Das Verhältnis von Anarchismus und Terror bleibt unter den Adepten umstritten. In dem schon erwähnten Artikel der Zeitschrift Graswurzelrevolution wehrt sich der Autor, wie gesagt, heftig gegen die übliche Gleichsetzung von Anarchismus und Terror und distanziert sich als Anarchist von Gewalttätern wie etwa den Angehörigen der RAS, die sich ausdrücklich als Marxisten-Leninisten verstanden haben. Er schreibt: Wenn die Gleichsetzung von Terrorismus und Anarchismus nicht auf schlichter Unkenntnis beruht, so kann diese Gleichsetzung im Interesse rechter, konservativ-bürgerlicher Kreise und auch linker, staatssozialistisch-marxistischer Kreise liegen. Denn die Identifikation von Chaos und Terror mit Anarchismus träfe die politische Wirksamkeit einer Idee, die weder die Herrschaft einer Klasse erhalten will, wie die Rechten, noch die Herrschaft einer Klasse durch die Eroberung der Staatsmacht erreichen will, wie die Staatssozialisten und oder Marxisten. Ebenso vehement grenzen sich übrigens die authentischen Marxisten-Leninisten von Anarchismus und Terror ab. In dem 1980 in Ost-Berlin erschienenen Buch Anarchismus heute von Jochen Weichold heißt es: Beim Anarchismus handelt es sich um eine utopisch-kleinbürgerliche, pseudo-revolutionäre Ideologie und Bewegung, die jegliche Autorität und damit auch jede staatliche und politische Organisation prinzipiell ablehnt. Sie erwartet die Realisierung einer im kleinbürgerlichen Sinne verstandenen absoluten Freiheit, die Verwirklichung von Gerechtigkeit, Gleichheit und Brüderlichkeit in der Gesellschaft, von der Abschaffung aller staatlichen Machtorgane und Zwangsmittel, von der Beseitigung des Staates an sich. Dies lässt die anarchistische Bewegung im Gegensatz zu den staatsmonopolistischen Machtverhältnissen in den Ländern des Kapitals geraten. Vor allem aber setzt sie sich in einen unlösbaren Widerspruch zur Macht der Arbeiterklasse in den Staaten des realen Sozialismus. Und schließlich führt diese Position zur Ablehnung des politischen Kampfes des Proletariats und zu einer feindseligen Haltung gegenüber dessen revolutionärer Organisation, der marxistisch-leninistischen Partei. Heutige Kommunisten scheuen also jeden möglichen Vergleich mit terroristischen Anarchogruppen des Westens, während gutmeinende Anarchisten hierzulande mit dem gleichen Nachdruck jede innere Verbindung mit Kommunismus und marxistisch gelenktem Terrorismus bestreiten. Ein polittheoretisches Durcheinander ohnegleichen. Wie sieht nun heutiger Anarchismus in der schönen, glücksverheißenden Theorie aus? In einer 1978 erschienenen anonymen Broschüre unter dem Titel »Was ist eigentlich Anarchie?« wird folgende Kurzdefinition gegeben. Ein Anarchist glaubt an eine freie Gesellschaft gleichberechtigter Menschen ohne Herrschaft. Er tritt für die Beseitigung jeder Herrschaft ein und bekämpft deshalb Staat, Kirche, Polizei, Kapital, Herrschaftsideologie. Er tritt immer und überall für die Interessen der unterdrückten Masse ein. Gleichzeitig arbeitet er an den theoretischen Modellen und den praktischen Beispielen für eine künftige Gesellschaft. Eine Gesellschaft ohne Herrschaft und Autorität, ohne Ausbeutung und Entfremdung.